Hi, this is Marco V. You listen to Trekster Mix. Monday morning has a taste. Ihr hört Sunshine Live, ihr hört die Tracksong Mix Mission 06 und wir sind in der 45. Stunde an Heiligabend und wir versüßen euch quasi die Warterei aufs Christkind mit unserem Geschenk für euch, mit fetten Beats von nationalen und internationalen DJs und das ist einschließlich 1. Januar 24 Uhr. Mehr Infos zur Tracksong Mix Mission 06, dem Line-Up und den Events dazu findet ihr auf www.sunshine-live.de und im Moment läuft noch bis 15 Uhr ein Mix von Marco V aus Holland, der ja schon mit 14 zum ersten Mal an den Plattentellern stand. 1996 war dann Resident im größten Club in Eindhoven, wo er dann irgendwann mal mit Benjamin Bates sich getroffen hat und dann haben die beiden ja zusammen viele geile Scheiben produziert und jetzt ist er inzwischen weltweit bekannt und rockt hier eine Stunde lang bei der Trackstore Mix Mission 06. Mehr Infos zu Marco V findet ihr natürlich im Web auf www.marcov.nl. Wird das Ganze geschrieben, www.marcov.nl. Und wenn ihr mal eben noch so eure lieben Verwandten oder sonst wen grüßen wollt, dann schickt uns einfach eure Messages an message@sunshine-live.de und bitte nur an diese Adresse, sonst klappt das nicht mehr, zumindest nicht rechtzeitig vor Weihnachten. Also einfach eure Grüße an message@sunshine-live.de und dann gibt's gleich eure Messages hier live im Radio. Yeah. 50,000 years. The funk of 40,000 years. Hits on Shall Live, ihr hört die Tracks on Mix Mission 06 mit einem Mix von Marco V, der ja auch in diesem Jahr richtig gerockt hat. Ich sag ja nur God, Falls Light oder seine aktuelle Scheibe Any Better Or, die ja auch auf der Sun Shall Live Volume 20 mit drauf ist. Ihr könnt immer noch grüßen, ihr Lieben, einfach mailen an message@sunshine-live.de. message@sunshine-live.de, sowie unter anderem der Christian aus Wuppertal. Er schreibt: Hallo, ich grüße das ganze Sunshine Live Team und alle DJs, die bis jetzt aufgelegt haben und noch auflegen werden. Wünsche ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest. Macht weiter so. Ist echt ein hammergeiles Programm. Hi, ich grüße mal meine ganze Familie, Manu, Dino, die ganze WOS oder WOS Crew und natürlich auch das ganze Sunshine Live Team. Frohe Weihnachten wünscht uns der Martin. Und Ronny aka Firefly hat uns auch noch gemailt: Hey ho, ich wünsche allen Leuten, darunter meinen Freunden, Bekannten, frohe Weihnachten, ganz besonders Grüße an Timo, Kopf hoch, großer ebenso, Grüße und frohe Weihnachten an das Sunshine Live Team, ihr seid spitze. Vielen herzlichen Dank, mehr Messages bitte an message@sunshine-live.de, wenn ihr mal eben noch Freunde, Verwandte, Family oder euren Schatzi grüßen wollt, so kurz vor Heiligabend. Und das hier ist unser Geschenk an euch, die Trackstorm Mix Mission 06 bis einschließlich 1. Januar 2007, 24 Uhr rocken hier über 100 nationale und internationale DJs, die Plattenteller und natürlich auch die Plattenteller in den Clubs, denn wir werden im Rahmen der Trackstorm Mix Mission auch unterwegs sein, wo, das verrate ich euch noch in den nächsten Stunden. Und das hier ist für euch Marco V aus Holland. Die Trackstorm Mix Mission 06. We just can't get enough. Powered by Trackstor, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Thank you. live, your global player. We'll be right back. Hi, this is Marco V. You listen to Trexter Mix, Mission 06. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We'll be right back. live. Ihr hört die Trackstar Mix Mission 06. Und in Sachen Wetter sieht's heute eigentlich ziemlich gut aus. Ja gut, ist weiße Weihnacht, das können wir uns ja jetzt abschminken. Aber immerhin gibt's keinen Regen, nur ein paar Wolken, etwas Nebel in der Niederung und viel Sonne im Bergland. So sieht das Wetter für heute aus, für Heiligabend. Und auch morgen bleibt es ähnlich bei Temperaturen zwischen 7 und maximal 10 Grad. Das war für euch die 45. Stunde der Trackstar Mix Mission 06 mit einem grandiosen Mix von Marco V. Und gleich gibt's euch Fat Legrand, der mit seiner Scheibe Put Your Hands Up for Detroit aber sowas von gerockt hat in diesem Jahr. Also auf gar keinen Fall verpassen. Es ist gleich 5.